Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben eine neue Woche vor uns, eine etwas kürzere Woche durch den Feiertag am Freitag. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine freie Themennacht heute, Montagnacht, wie immer. Und das heißt, ich lade euch ein oder sage zu euch, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, dann ruft mich ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht ist Maximilian. Und Maximilian ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Maximilian. Hi. Kann ich Max sagen? Ja, klar. Ist ein bisschen kürzer. Um was geht's? Ja, also bei mir geht's um Folgendes. Du hattest letzte Woche eine Sendung, da ging es um Fettabsaugung, so kurz vor Schluss. Ja, Schönheitschirurgie, genau. Genau. Ja? Und ich habe mit dem Ganzen mal vor 2 Jahren angefangen. Mhm. Und ich fand es wahnsinnig toll, weil es hieß halt, es geht ruckzuck und du schaust danach aus wie Adonis aus der Asche und bist der Held des Tages. Ja. Und ich hatte so 12 Kilo zu viel und dachte, das wäre jetzt echt der schnellste Weg. Wie viel hast du denn gewogen? Also ich habe gewogen ganz am Anfang mal so 72 Kilo, meiner Körpergröße von 1,84 und habe dann angefangen im Büro zu arbeiten. Und bin recht schnell hoch auf so fast 100 Kilo. Oh ja. Und das war schon ziemlich fürchterlich. Wo war das meiste Fett angesetzt? So wirklich so der mittlere Ring, so der bayerische Durchschnittsbeamte. Das übliche bei Männern. Genau, genau. Sodass du dich beim Pinkeln schon nicht mehr sehen konntest. Ja, so schlimm war's. Ja. Und in dem Fall war es dann so, dass ich das gelesen habe und bin dann zu so einem Schönheitschirurgen reingegangen und habe gesagt, wie wäre das denn möglich, wie wird es danach aussehen? Und der hat mir dann ganz tolle Fotos gezeigt, was so mit Implantaten möglich wäre oder nur mit Absaugung und mit Preislisten. Implantaten? Im Prinzip geht es doch nur darum, das wegzunehmen. Was will man da? Ja, aber du kannst dir auch so Implantate reinsetzen lassen. Dann hast du so richtig so diese Muskelgruppen, weißt du, wie du von Baywatch kennst. Ach so, ehrlich, das kann man auch. Das haben wir noch nicht. Das kostet dann aber richtig Schweinegeld. Ja, ja. Ich habe mich dann für den einfachen Weg entschieden und hatte so die Problemzonen so an der Seite. Weißt schon so eben wie der mittlere Ring so an der Seite hast du dann das Fett gehabt und hast du es dann noch machen lassen? Dann habe ich es auch machen lassen, habe 10.000 D-Mark dafür hingelegt. 10.000 Mark? Ja, und dann war es auch weg und ich musste dann so 6 bis 8 Wochen so eine Art Body tragen. Ja. Ja, so aus Latex fast, hätte man sagen. Wahrscheinlich sehr, sehr stramm, ne? Gewickelt. Genau, das ist die Form einfach hält. Sodass du nach der Operation gar nicht sehen konntest, wie es ausgefallen ist. Nee, das hast du nicht gleich sehen können. Aber dann kam der große Augenblick nach vielen Wochen, irgendwann das Ding abzunehmen. Genau, das ging runter und es sah wahnsinnig toll aus und es war auch der Wunsch, den ich hatte. Knappe 8 Wochen später war alles wieder da, aber es war nicht mehr da, wo ich operiert worden bin, sondern da war gar nichts, es war genau an der anderen Stelle. Es ging dann alles nach vorne raus. Das heißt, das Fett, was irgendwo noch war, etwas höher oder so, ist dahin gerutscht? Genau, und war alles nach vorne, also alles ganz nach vorne, dass du so einen richtigen Spitzbauch hattest. Das heißt, du warst völlig deformiert? Ja. Du sahst vielleicht vorher dick noch besser aus als dann hinterher. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ach du je. Und dann war ich ganz schwer bei Mama am Jammern und bin auch zur Bank gegangen und dachte mir, so kann ich ja nun überhaupt nicht mehr rumlaufen. Ja, aber bist du denn da nicht wieder zu dem Chirurgen gegangen? Hast gesagt, hier, was ist denn das? Warum ist das? Ja, er hat mir dann seinen Vertrag gezeigt und da stand dann auch irgendwo drin, im Kleingedruckten auf eigenes Risiko. Dass das passieren kann, sowas. Dass das eben möglich ist. Und dann bin ich zu einem anderen gegangen und der meinte, ja, er würde den schon kennen und ich komme also aus einer Großstadt. Lass mich noch kurz fragen, hat er dich denn bei dem Aufklärungsgespräch, also der erste Chirurg, der das gemacht hat, hat der dich auf dieses Risiko hingewiesen, verbal, mündlich auch? Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Also es ging eigentlich mehr darum, dass also die Mädchen dann reihenweise fallen würden und ich komme so aus einer ziemlichen Schickimicki-Stadt aus München und da kommt das schon ziemlich drauf an, dass du im Äußeren, im Job wie im Privatleben doch so, dann warst du bei dem wenigstens das Gefühl hast, gut dazustehen. Ja, dann warst du bei dem zweiten Chirurgen und der kannte den Kollegen schon. Also er sagte, er kennt so etwas. Ja. Er kennt so etwas und man dürfte ja über Kollegen nicht schlecht reden, aber es käme bei ihm ganz sicher nicht vor. Das heißt, du hast dich dann nochmal operieren lassen? Ich habe mich dann nochmal überreden lassen zum gleichen Preis, aber er hat mir garantiert, es würde ganz sicher nicht wieder vorkommen. Jetzt bin ich gespannt. Siehst du gut aus? Ich wiege wieder 100 Kilo. Also es hat wieder 3 Monate gedauert, aber jetzt habe ich ein Riesenproblem. Ja gut, aber lass mich fragen, nach dieser Operation, nach der zweiten, ja, war die denn geglückt dann? Die hat auch gewirkt, hat auch ungefähr 3 Monate gehalten. Ich muss dazu sagen, ich war der dummen Meinung, es gab danach Ernährungstipps. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt also, du kannst nicht das Fett absaugen und kannst danach genauso weiter fressen wie vorher. Mhm. Aber ich saß natürlich genauso 10 Stunden im Büro mhm. und habe genauso meine Cola getrunken und so weiter. Hab zwar ein bisschen mehr Sport gemacht als vorher. Aber ich meine, gelesen zu haben, dass wenn diese Fettzellen einmal weg sind, sind die auch für immer weg dann. Genau, es wächst da nicht mehr nach, wo mhm. abgesaugt worden mhm. ist. Jetzt hatte ich am Bauch aber eigentlich nur noch den Rücken, der in dieser Form war. Mhm. Jetzt kam alles nach hinten raus. Mhm. Jetzt habe ich also Hosengröße von 32 auf 36, mhm. habe vorne keinen Bauch, habe an der Seite keinen Bauch und habe es nach hinten. Das heißt, du hast jetzt 20.000 Mark aus 20.000 Mark, das muss man mir vorstellen, ausgegeben und es hat im Prinzip nichts genutzt. Im ja, Gegenteil, es ist alles noch viel schlimmer geworden. Ja, weil du es jetzt nach hinten weg hast. Ich kann es mir eigentlich gar nicht richtig vorstellen, aber ich stelle mir einfach vor, dass du völlig verwirrt. Ich schicke dir gerne mal ein Bild. Ja, gerne. Schaut fürchterlich aus. Sehr gerne. Wenn ich die Erlaubnis habe, das Bild auch zeigen zu dürfen, wäre ich dir dankbar. Ja, kann ich so mal machen. Den Leuten schaut wirklich fürchterlich aus. Also ich habe nur eine Vorstellung von dir, dass das alles völlig irgendwie verwurstelt ist. Na, Narben siehst du keine, nein, also, wenn du dir das vorstellst. Nein, es sind so ganz dünne Kanülen, ne, glaube ich, die man da einführt. Aber du hast keine gleichmäßige Form, auch jetzt in der Fülle auch keine gleichmäßige Form. Ich habe alles nach hinten raus. Und ich bin jetzt zu einem Arzt gegangen, der nicht in München ist. Mhm. Den Namen sage ich mal lieber nicht. Mhm. Und der hat halt eben gesagt, er kann das jetzt machen. Der will jetzt aber nicht 10.000 Mark dafür, sondern Preissteigerung 1:1, 10.000 Euro. Und willst du das machen lassen? Ich muss es fast machen lassen, weil ich war in einem Fitnessstudio ja. und er hat gesagt, an der Seite wäre es kein Problem gewesen. Mhm. Vorne wäre es kein Problem, Sit-Ups und dies mhm. und jenes. Ja. Aber er sagt, am Rücken, verstehe. Wie willst du das trainieren? Mhm. Das heißt, also wenn so etwas schief geht, das habe ich auch schon einige Male gelesen, im Fernsehen gesehen, auch im weiteren Bekanntenkreis gehört, dass man da in so eine Spirale reinkommt, ne? Dass man es dann nochmal macht und nochmal. Ja. Zwangsläufig vielleicht sogar, damit man einigermaßen wieder aussieht. Ich habe also im Badezimmer viele Damen kennengelernt, die also angefangen haben mit 20, 21. Wo hast du die kennengelernt? Im Badezimmer? Im Wartezimmer. Im Wartezimmer. Also auch im Wartezimmer. Ja. Und die jetzt so 30, 35 ja. sind und das 6., 7. Mal das Ganze. Ja, schrecklich. Und ich kann also wirklich nur jedem raten, wenn du irgendwie gesundheitlich noch einigermaßen fit bist, mhm. und so auf die 30 zugehst und denkst, erstens glaube ich, man kann mit ein bisschen Bauch leben und zweitens, es ist so viel Scharlatan auf dem Weg, die ein Schweinegeld verdienen. Ja. Also im Nachhinein sagst du, bereust du das? Und du denkst, total. Besser hätte ich es wegtrainiert und weniger gegessen, dann wäre ich... Ja, oder ich hätte einfach damit gelebt. Im Moment habe ich es wirklich am Rücken. Mhm. Ja. Du musst dir vorstellen, was... Hosengröße 36 und das Fett ist am Rücken. Also, ich wäre dir wirklich sehr dankbar, wenn du mir ein Foto schicken könntest. Und ja. Vielleicht könnten wir wirklich auch dann so in Kontakt bleiben über die nächsten Monate. Diese dritte Operation, die du jetzt planst, wann wäre die? Die ist in 3 Wochen. Ach, die ist schon in 3 Wochen. Ja, umso interessierter wäre ich, dass wir in Kontakt bleiben, dass wir dann vielleicht vor Weihnachten nochmal miteinander telefonieren. Ja, können wir gerne. Also du schickst uns das Foto und wir sind in Kontakt mit dir. Also ich kann dir von allen dreien Fotos schicken. Sehr gerne, ja. Machen wir es so, Max. Und ganz vom Anfang und zum Ende. Dann, also ich hoffe, es wird wirklich das letzte Mal sein. Das hoffe ich aber wirklich für dich. Die Kugel. Also mittlerweile bin ich da beim Psychologen, weil du bist nur noch am Ausflippen. Also ich drücke die Daumen für die OP. Ja. Und bin sehr gespannt auf deine Post. Ja, okay. Und eine Warnung an die Leute, lasst euch keine Hormonbehandlung reindrücken. Das geht ganz in die Hose. Okay, das ist jetzt wieder noch ein neues Thema. Aber das heißt, nur als Tipp. Okay, alles klar. Okay. Danke, hast Max. Hast du da eine Adresse oder sowas? Ich sage sie gleich nochmal durch. Kannst dir was zu schreiben holen. Okay, danke. Okay. Tschüss. Ciao. Cindy, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Cindy. Jetzt muss ich mir mal aufschreiben, dass ich das gleich nicht vergesse, mit der Adresse zu sagen. Cindy, um was geht's? Ja, mein Problem ist eigentlich, dass ich vor knapp 6 Wochen missbraucht wurde. Vergewaltigt worden bist? Ja. Vor 6 Wochen? Ja, so in etwa, ja. Was ist genau passiert? Erzähl es. Und zwar, wie gesagt, ich hatte einen Bekannten, mit dem ich mich auch schon etwas länger gut verstanden habe. Wie alt ist der? Um die 30. Mhm. Und wie gesagt, ein super Verhältnis war gewesen. Also wie gesagt, ein freundschaftliches Verhältnis, mehr eigentlich nicht. Mhm. Und er hatte mich dann den einen Abend eingeladen gehabt zu sich, weil er auch nicht in meiner Stadt wohnt, er wohnt weiter weg und so. Mhm. Und ja, ich dachte mir, okay, kannst ja hingehen. Wir haben auch anfangs Bus geredet und was getrunken. Ja. Ja, und dann, wie gesagt, wurde es ja mal später, dann sind wir auch ins Bett gegangen. Seid ihr ins Bett gegangen? Ja. Du mit ihm? Ja, aber jetzt eigentlich bloß mit der Voraussetzung oder eigentlich mit halt mit dem Gedanken, dass nur geschlafen wird. Also jetzt ja. Bist du damit in sein Bett gegangen? Ja, aber ich habe mich gleich von Anfang an mit Klamotten reingelegt gehabt, weil ich nichts bei hatte und mir das doch ein bisschen so. Und um das auch gleich zu signalisieren, hier, ich bin hier nur zu schlafen. Warum bist du eigentlich da geblieben? Gab es keine Möglichkeit mehr nach Hause zu fahren? Nee, die Möglichkeit gab's nicht. Ja. Also das war schon zu spät gewesen. So, jetzt lagst du da in Klamotten. Ja, und das hat ihn aber nicht gepasst. Er hat dann gesagt gehabt, bei ihm wird wohl nicht mit Sachen geschlafen. Ja. Und naja, und dann hatte ich wohl oder übel dann so mich ein bisschen entkleidet gehabt, bis auf dann so Unterwäsche. Mhm. Und legte mich dann so hin. Ja, und dann fing er auch mehr oder weniger schon an, so mit Kuscheln, Schmusen und Berühren und gut, am Anfang habe ich mir ja gesagt gehabt, ist okay, solange wie es nicht die Grenzen überschreitet. Mhm. Aber dann so nach ein paar Minuten hat er dann doch die Grenzen überschreitet. Was genau ist passiert? Was genau hat er getan? Ja, er fing dann an zu sagen, dass er mit mir schlafen will und ich sagte ihm aber dann gleichzeitig, dass ich das nicht möchte. Mhm. Aber das hat ihn nicht weiter interessiert. Er fing dann an so zu versuchen, meinen BH und meinen Slip auszuziehen. Mhm. Und ich habe mich natürlich gewehrt, weil ich das ja nicht wollte. Mhm. Aber er war kräftiger. Also er hat meine Arme festgehalten mit der einen Hand und... Hast du dich sehr heftig gewehrt? Ja, ich habe mich mit Füßen, Händen, Worten, also alles, was es überhaupt... Ja. Hast du geschrien oder gerufen auch? Geschrien nicht, aber wie gesagt, ich habe dann immer lauter gesagt, er soll aufhören und mich in Ruhe lassen. Aber er hat es nicht getan, er hat dich festgehalten an den Armen. Ja, er hat immer nur gesagt, er will mit mir schlafen und er hat Bock auf mich und ich soll mich nicht so anstellen und alles sowas. Und dann hat er dir den BH und den Slip vom Leib gerissen, entfernt und hat dann mit dir geschlafen? Und du hast dich immer noch versucht zu wehren und dennoch hat er es getan. Ja. Hat er dir auch gedroht währenddessen? Hattest du auch richtige Angst, dass dir vielleicht irgendwas passiert? Also Angst hatte ich schon, weil er hat dann immer doller zugedrückt und mir die Beine auch runtergedrückt. Und zugedrückt, am Hals zugedrückt? Nee, die Hände hat er mir, die eine Hand hat er genommen, um mir die Hände festzuhalten und die andere Hand hat er dann genommen, um mir mehr oder weniger so die Beine festzuhalten, also um halt den unteren Bereich so zu sichern. Und wie gesagt, am Anfang habe ich mich tierisch gewehrt, bis er dann immer grober und grober wurde und dann habe ich irgendwann dann schon fast stille gelegen, weil ich mir gedacht habe, nicht, dass er noch anfängt zu schlagen oder irgendwie sowas. Ja. Und hab dann halt zum Schluss so die letzten Sekunden oder Minuten, was das waren, habe ich dann so über mich ergehen lassen, vom Prinzip her, bevor noch Schlimmeres oder so passiert wäre. So, nun war das geschehen. Er hat dich gewaltsam zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Mhm. Er hat ihn gewaltsam ausgeübt, so kann man das ja auch sagen. Ja. Was ist dann geschehen? Nun lagst du da. Ja, er hat sich dann noch daneben gelegt. Ich hatte bloß geweint und er ist dann auch gleich eingeschlafen, weil er wohl ein bisschen müde war oder so. Mhm. Und dann hatte ich mich bloß angezogen gehabt wieder und bin erstmal auf den Balkon gegangen, weil ich konnte es im ersten Moment überhaupt nicht fassen, was da passiert ist. Also der ist dann so feist und dreist wieder dann ins Bett gegangen und Ist eingeschlafen. Ja. Unglaublich. So, du standst auf dem Balkon angezogen, wahrscheinlich völlig durcheinander. Und ja, ich wusste, im ersten Moment dachte ich, das ist bloß ein schlechter Traum, dass ich das alles nur geträumt habe und jeden Moment aufwache. Hast du denn dann die Wohnung verlassen? Nee, konnte ich ja nicht. Das war eine fremde Stadt und auch sehr weit weg von mir. Mhm. Und wie gesagt, ich stand auch, das heißt, du hast dann sozusagen unter Schock irgendwie. Ich konnte nicht glauben, dass mir das passiert ist. Ja. Also, das heißt, du hast die Nacht dann auch in der Wohnung verbracht? Ja, wohl oder übel. Also ich habe auf dem Balkon gestanden, die ganze Zeit überlegt, ist das jetzt wirklich passiert? Und hast du dich dann irgendwann, nochmal neben denen gelegt in das Bett? Nee. Ich habe auch als ich dann später so ein bisschen zur Besinnung kam und dann wirklich mitgekriegt habe, dass es passierte, war ich sowieso, für ein paar Minuten war ich sogar der Meinung, ich müsste vom Balkon springen. Also ich habe da überlegt, machst du es oder machst du es nicht. Gab es den Gedanken, ich meine, es kann ja sein, dass du wirklich so traumatisiert warst in dem Moment oder so unter Schock standst, dass man eben solche Gedanken nicht hat, aber ich frage es trotzdem. Gab es den Gedanken, dass du dir überlegtest, die Wohnung zu verlassen und zur Polizei zu gehen, ihn anzuzeigen? Ja, hatte ich auch schon überlegt. Aber du hast ihn bis heute nicht angezeigt? Nee, habe ich nicht. Wie war denn das denn an dem... Ich habe erstens mal Angst davor und ich schäme mich auch auf irgendeine Weise und nee, kann ich nicht. Und ich sage mir auch, selbst wenn ich ihn anzeigen würde, die Schmerzen, die er mir zugefügt hat, die könnte man sowieso nicht gut machen, selbst wenn er lebenslänglich oder so kriegen würde. Also. Wie ging denn das dann überhaupt an einem anderen Morgen weiter? Der wachte dann auch auf, du warst in der Wohnung. Ja, er hat dann nochmal versucht, irgendwie an mich ranzukommen. Er wollte gleich nochmal dann. Und dann habe ich ja gleich abgeblockt. Ich bin dann erstmal ins Wohnzimmer gerannt, als er dann gleich nochmal versucht hat, da auf mich oder über mich zu fallen. Und in welchem Raum hast du... Ich habe bloß gesagt gehabt, ich möchte nach Hause. Und ich habe meine Sachen gepackt und stand an der Tür und habe gesagt gehabt, entweder du kommst jetzt mit, steigst ins Auto und bringst mich nach Hause. Oder. Und das hat er auch gemacht dann? Das hat er auch gemacht. Hast du denn die Nacht in dem Schlafzimmer noch zugebracht? Ich habe die ganze Zeit auf dem Balkon gestanden. Ach so, die ganze Zeit auf dem Balkon gestanden. Ja. Und sag mir nochmal, das war du hast es am Anfang erklärt, das war eigentlich ein guter Bekannter oder fast Freund von dir, ne? Ja. Wie lange kanntest du den? Naja, ein gutes Jahr. So vielleicht ein bisschen über. Nun sind 6 Wochen vergangen seitdem. Hast du mit dem Typ seitdem nochmal Kontakt gehabt? Nein, überhaupt nicht. Wollte ich auch nicht. Also ich habe weder ihn angerufen, noch hat er mich angerufen. Also ich will auch keinen Kontakt, weil ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich ihm am Telefon hätte oder persönlich nochmal gegenübertreten. Weißt du, Sini, ich kann natürlich verstehen, dass du da unter Schock gestanden hast und du gar nicht mehr wusstest, was mit dir war. Ich würde auch so sagen, ich stehe bis heute noch unter Schock, weil ich hab manchmal Albträume und alles. Aber ich muss sagen auch, es ist sehr schade, dass du nicht zur Polizei sofort gegangen bist. Denn so jemand gehört angezeigt und so jemand gehört bestraft. Aber ich will dir keine Vorhaltung machen. Ich kann es völlig verstehen, dass du in dem Moment außerstande warst, das zu tun. Und noch ein Satz zu dem Schämen. Das sage ich immer Frauen, die mir so etwas erzählen, was du mir gerade erzählt hast. Es gibt überhaupt keinen Grund und keinen Anlass, dass du dich schämst. Ich habe mir so gedacht gehabt, ich habe es ja irgendwie zugelassen, das mit dem Schmusen und so am Anfang. Dennoch. Ich habe mir so gedacht gehabt, vielleicht habe ich es ja auch provoziert irgendwie. So Dennoch, Cindy. Ist das auch nicht eine Schuld, dass er dann, oder eine Rechtfertigung für ihn, dass er das dann gemacht hat. Dir geht es sehr schlecht, das merke ich. Auch seelisch, nach wie vor, verständlicherweise nach 6 Wochen. Du hast weder die Polizei aufgesucht, noch warst du bei einem Psychologen vermutlich. Deswegen möchte ich sehr gerne, dass du jetzt ein Beratungsgespräch führst mit meinem Psychologen, der hier im Hintergrund arbeitet. Ja, würde ich sehr gerne. Ja, weil ich schon glaube, dass zumindest das sehr wichtig ist, dass du jetzt etwas stabiler wirst und dass du dir Hilfe suchst, damit du einigermaßen damit zurechtkommst mit dem, was passiert ist. Ja. Du legst bitte auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und wirklich auch alles Gute, Cindy. Ja, danke schön, Domian. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt will ich euch die Adresse sagen, also erstmal für Max, der mir die Bilder schicken soll und auch für die anderen Leute, die schreiben wollen oder die ein Autogramm haben möchten. Ganz einfach, WDR, Westdeutscher Rundfunk, 1 Live Domian, 50600 Köln. Ganz einfach. WDR, 1 Live Domian, 50600 Köln. Morgen, das möchte ich euch an dieser Stelle auch schon mal verraten, morgen haben wir eine Themennacht, wie immer dienstags, und das Thema morgen heißt: Mein Partner kann mich nicht befriedigen. Mein Partner kann mich nicht befriedigen. Thema morgen bei Domian. Jetzt ist Katja da und Katja ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Katja. Hallo Jürgen. Hallo Domian. Ja, hallo Jürgen. Hallo Katja. Wir beide hatten letzte Woche Mittwoch das Vergnügen. Du warst die Frau mit der Abtreibung. Ja. Ich weiß, wir haben ein sehr langes und sehr intensives Gespräch geführt. Du standst kurz, wir haben Mittwochabend telefoniert. Mittwochnacht hatten wir telefoniert. Genau. Ich hatte Donnerstagmorgen um 10:30 einen Termin zur Abtreibung. Zur Abtreibung. Und du warst völlig hin und her gerissen, was du tun sollst. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich tun sollte und wollte alle nur Meinungen wissen, aber ich meine, du kannst mir nicht helfen, keiner konnte mir in dem Augenblick helfen. Genau, wir haben uns nur unterhalten, du hast dich mit meiner Psychologin auch noch unterhalten. Hm. Ich sag nochmal kurz für die Leute, die nicht dabei waren, nochmal kurz im Hintergrund. Du hast einen Freund, sagst du selbst. Ja, ich hatte einen Freund und mit dem ging das so hin und her, einmal mal zusammen, mal nicht zusammen. Habe bereits eine 6-jährige Tochter, bin alleinerziehend und bin halt dann in dieser Trennungsphase halt dann auch schwanger geworden. Mhm. Und hat ihm das dann irgendwann gesagt, dass ich halt auch schwanger bin und dann hat er erst recht, dann ist er dann erst recht gegangen, kann man so sagen. Ja, und hat dich alleine gelassen damit. Hat mich alleine gelassen. Völlig alleine gelassen. Und sagte dann, also er möchte damit auch groß und ganz nichts zu tun haben. Mhm. Ich sollte das, was ich für meine soziale Verhältnisse richtig meine, auch tun. Mhm. Also nichts wäre ihm, dass ich das Kind wegmachen lassen würde. Und deine Überlegung war eben auch, weil du finanziell nicht gut dastehst. Dass du gesagt hast, ich schaff's einfach nicht, ein zweites. Die Psyche ist natürlich auch sehr anstrengend. Zudem ein zweites Kind durchzubringen. Das war so dein Argument zu sagen, ja, ich mach's vielleicht. Mhm. Genau, oder mach's auch nicht. Oder mach's auch nicht. Da ich ein Abtreibungsgegner ja eigentlich bin. Genau, das war auch noch ein wichtiger Aspekt, dass du sagtest, eigentlich bin ich gegen Abtreibung. Genau. Und eigentlich ist es für mich Leben, was getötet ist, wenn es abgetrieben wird. Richtig. So, nun bin ich sehr gespannt, was geschehen ist. Was hast du Donnerstag gemacht? Ich habe nicht abgetrieben. Du hast nicht abgetrieben? Nein. Ich habe mit eurer Psychologin gesprochen und habe dann auch noch bitterlich geweint bei ihr. Und im Endeffekt kamen wir dann auch kein Ergebnis. Ich habe dann nur zu ihr gesagt, ich werde jetzt auf den Dachboden gehen. Da sind die Babysachen meiner Tochter. Mhm. Die habe ich immer verwahrt, weil ich ja immer zwei Kinder haben wollte. Also waren die da noch oben. Mhm. Und werde halt einfach diese Babysachen, diese Erstlingsausstattung rausholen und werde sie mir angucken. Mhm. Dass du auf jeden Fall zwei Kinder haben wolltest, hast du mir gar nicht erzählt am Mittwoch. Nee, also ich wollte eigentlich immer zwei Kinder haben, nur in der ersten Beziehung klappte das halt ja, nicht ja. so. Und wenn man halt dann nochmal eine vernünftige Beziehung eingeht, naja, dann nochmal vernünftig heiratet vielleicht oder so. So, du bist hochgegangen, hast dir die Babysachen angeguckt. 1 Uhr bin ich auf den Dachboden geklettert. Später wahrscheinlich, nach unserem Gespräch, ne? Ach ja, ja klar, sie war schon zwei, bin ich halt da so im Tran, wirklich da, weil ich auch ziemlich müde war vom Wein, da hoch und hab diese Erstlingsausstattung, Strampler und Jäckchen und was man so alles so hat da noch, hab mir das dann rausgeholt und hab mich da also selber unter sehr massiven psychischen Druck gesetzt, natürlich, weil die Entscheidung musste getroffen werden. Ja, und hat mir dann halt, es gab da halt, ich habe dann so für mich selbst gedacht, was ist dafür, was ist dagegen? Mhm. Und es gab wirklich nur die beiden Gründe, wie gesagt, es war der finanzielle Aspekt, der dagegen sprach und der psychische Druck. Mhm. Ja, und ja Gott, finanziell, mein Gott, dann gehe ich halt noch mehr arbeiten. Aber wie kam es denn dann, das ist ja interessant, wenn man so hin und her gerissen war, wie du es warst. Mhm. Und du hast es dir nicht leicht gemacht. Was war denn dann das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, nein, ich lasse es nicht machen, morgen früh? Die Babysachen. Das war einfach nur die Babysachen. Mhm. Ich wusste, dass meine Tochter da drin war. Meine Tochter hat mal da drin. Also ich sehe dich sitzen auf dem Speicher oben und die kleinen Sachen in der Hand haben. Man muss ja so, das war ja auch dann, vor allem sind die natürlich, die Sachen sind natürlich auch dreckig, weil die alle schon ausgeteilt habe. Und habe einfach nur die ganzen Babysachen auch gesehen, verschiedene Größen ja auch. Und dann habe ich nur gesagt, Mensch, du kannst jetzt nicht da hingehen und das Baby da wegmachen und das kommt doch nochmal und passt doch mal in den Strampler rein. Und bist du dann beruhigt nach unten gegangen, hast dir gedacht, okay, dann, War für mich okay. Es war für mich okay. Und hast du am anderen Morgen angerufen und hat gesagt, ich komme nicht. Ich bin jetzt gar nicht hingegangen. Ich bin nicht hingegangen. Mhm. Also er hat ja auch gesagt, ich soll, wenn ich nicht komme, brauche ich auch nicht anrufen. Ach so. Ist das für mich okay, weil er kannte mich gut und. Ah, ja. So, nun sind ja einige Tage vergangen, ne? Das war Donnerstag. Er hat am Freitag dann auch wirklich bei mir angerufen. Er wollte ja wissen, was jetzt passiert ist, ob ich es abgetrieben habe oder nicht. Also der Freund jetzt, ne? Ja, der Erzeuger. Mhm. Er war ganz nett und lieb und sagte, na und wie geht's dir denn? Mhm. Ja, ich sag, mir geht's ganz gut. Mhm. Bis auf den, mal gucken, wie es dir gehen wird. Wie, und dann meinte er, wie meinst du das? Ja, ich sag, ich werde dich da reinsetzen und du bist der Vater. Und wenn du auch dein Kind nicht sehen willst, aber dafür zahlen, dafür wirst du. Mhm. Also ich war dann ganz brutal, weil... Wie war seine Reaktion? Ja, motzt und dann, ich will das Kind nicht und dafür werde ich sorgen, dass ich nicht zahlen muss und Vaterschaftstest. So, soweit die Reaktion dann von ihm. Jetzt, wie fühlst du dich heute, nachdem einige Tage vergangen sind? Findest du, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ja, ich bin erleichtert? Definitiv auch, es ist definitiv mein Baby und wenn... ich bin sehr froh, dass du dich so entschieden hast, Katja, will ich dir sagen. Ja, also ich... Nicht, weil ich nun auch ein fanatischer Abtreibungsgegner bin, nein, weil ich den Eindruck hatte, letztendlich, dass du... emotional so drauf bist, wie es sich jetzt bewahrheitet, dass du das Kind haben möchtest. Mhm. Und ich glaube, dann wäre das ganz, ganz schlimm gewesen, wenn du es hättest abtreiben lassen. Dann würdest du wahrscheinlich jetzt leiden. Ja, natürlich. Ich hätte das nicht überstanden. Mhm. Und ich sage mir auch jetzt persönlich so für mich, das ist halt mein Baby. Mhm. Also auch wenn es der Vater jetzt ist und wenn man mit dem Vater nicht mehr zusammenbleibt, es ist mein Baby. Mhm. Das ist halt mein Baby. Und wenn es nicht sein ist, wie sonst. Katja, ich freue mich sehr. Ich glaube, dass viele Leute, die dabei waren und sich erinnern konnten an unser Gespräch, sich jetzt auch sehr freuen und auch denken, das hat die Katja richtig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche alles Gute jetzt für die Schwangerschaft. Ja, bis April auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch eine tolle Geschichte irgendwie so für das Kind, wenn man das irgendwann mal erzählt später. Ja, ich wäre ganz lieb, wenn ich auch ein Autogramm von dir kriegen könnte, weil es erzählen werde ich meinem Kind bestimmt. Okay, dann rufen wir dich gleich nochmal an und geben dir, und nehmen die Adresse von dir auf und dann schicken wir es dir. Okay? Okay, alles danke. Alles Gute, Katja. Ja, danke. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Heute Feiertänennacht, morgen heißt unser Thema, mein Partner kann mich nicht befriedigen. Thorsten, 36 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Jürgen, grüße dich. Hallo Thorsten. Ja, mein Thema ist, ich lebe auf Staatskosten. Arbeite nebenbei und fühle mich auch gut dabei. Ah, ein Schmarotzer. Wenn man das so bezeichnen möchte... Ich bezeichne es gleich sofort so, ja. Ja. Kann ich nicht widersprechen. Ja, also du lebst auf Staatskosten, das heißt du kriegst Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe. Richtig. In der Höhe von? 950 Euro. 950 Euro? Ja. Ist schon nicht schlecht Geld, ne? Das ist sehr gutes Geld, wenn ich da überlege, dass andere Menschen dafür... einen ganzen Monat arbeiten. Einen ganzen Monat, 8 Stunden vielleicht an der Kasse sitzen oder am Fließband stehen oder weiß ich was. Richtig. Wie lange kriegst du das schon? Seit ungefähr einem Jahr. Seit einem Jahr. Was hast du vorher gearbeitet? Ich war vorher selbstständig. Ja. Bin damit in Konkurs gegangen. Ja, was hast du gemacht? Ich war im Marketingbereich tätig. Mhm. Und aufgrund der wirtschaftlichen Lage halt leider Konkurs anmelden müssen. Mhm. Auch mit einem, ja ich sag mal nicht, unerheblichen Berg an Schulden. Ja. Der daraus für mich resultiert ist. Ja. So, und dann musste ich mich eben aufgrund der wirtschaftlichen Situation um Sozialhilfe bemühen, ja. Habe es auch bewilligt bekommen und arbeite seitdem oder seit der Bewilligung auch nebenbei her. So, um die Begrifflichkeit nochmal klar zu kriegen, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, was ist es jetzt? Also ich bekomme Arbeitslosengeld und unterstützend Sozialhilfe. Ach so, und da kommst du auf die Summe von 900 Euro. Richtig, das sind Gesamtbeträge. So, jetzt... Das Interessante, du sagst, dass du auch nebenher noch schwarz richtig, arbeitest. Genau. Wie viel verdienst du da? Ja, das ist umsatzabhängig. Das beträgt im Monat, ich sag mal, im Durchschnitt 2.500 Euro. 2.500 Euro? Ja. Verdienst du nebenher schwarz? Richtig. Was du dem Finanzamt, dem Sozialamt, dem Arbeitsamt nicht angibst? Weder dem Sozialamt noch dem Arbeitsamt und natürlich auch nicht der Steuerbehörde. Wie verdienst du das? Das wird bar ausgezahlt im Bereich von Marketing, also im Prinzip das, was ich vorher auch selbstständig gemacht habe. Ja. Jetzt garantiere ich dir, dass Tausende von Menschen so einen Hals haben. Das kann ich auch voll und ganz verstehen. Und unter diesen Tausenden befindet sich auch ein gewisser Jürgen Domian. Das kann kann ich auch verstehen, Jürgen. Der sagt, scheiße, sowas zu machen. Ja, habe ich auch vollstes Verständnis. Und die Argumente, du scheinst ja ein heller Kopf zu sein, die Argumente muss ich dir gar nicht jetzt um die Ohren hauen. Warum machst du es denn dann? Du könntest doch sagen, okay, ich verzichte und lebe von den 2000 Euro, die ich verdiene. Das ist richtig, Jürgen. Kann ich dich und auch die ganzen anderen Menschen, die jetzt genauso argumentieren würden wie du, kann ich voll und ganz verstehen. Mhm. Hätte ich vor einem Jahr auch genauso gemacht oder hab's auch vor einem Jahr genauso gemacht. Ja. Aber es ist in mir irgendwo ein Wandel gekommen. Ein Wandel in der Form, dass ich mich A, von den Politikern etwas über den Tisch gezogen fühle. Ja, aber so ziehst du nicht die Politiker über den Tisch, sondern uns alle, die wir arbeiten gehen. Natürlich. Und vor allem die Leute, ich will mich da gar nicht mit einbeziehen, weil ich einen luxuriöseren Job hier habe. Die Leute, die wirklich hart für paar Mark 50 arbeiten, die ziehst du über den Tisch. Und die belastest du damit, weil die finanzieren dich genauso mit wie viele andere, die genauso aussehen wie du. Stimme ich dir auch vollkommen zu. Nur das deutsche Gesetz lässt es ja letztendlich zu. Ja, das finde ich auch sehr schlimm. Dass ich schwarz nebenbei arbeite, das lässt das Gesetz natürlich nicht zu. Ja. Aber die ganzen Sozialleistungen, die mir zustehen, die machen es mir doch so lukrativ, dass ich sag mal, selbst wenn ich nicht nebenbei arbeiten gehen würde, allein die Gesamtleistungen, die ich bekomme, die machen es mir doch gar nicht lukrativ, arbeiten gehen zu wollen. Ich weiß. Das ist ein politisches Thema und da rennst du bei mir wirklich Türen ein und da bin ich dann manchmal auch alles andere als ein Sozialdemokrat, weil ich da finde, dass man da auch viel, viel rigoroser und härter durchgreifen müsste. Weil ich hier Sachen schon gehört habe in dieser Sendung, wo wirklich wie die Fußnägel sich rumrollen. Aber das ist ja nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist ja, dass du unseren Staat auch noch betrügst. Richtig. Indem du eben schwarz arbeitest und zu viel Geld absahnst. Und dahin geht jetzt auch meine Kritik. Warum verzichtest du nicht auf die anderen Sachen und sagst, okay, ich verdiene mein Geld so und habe aber für mich ein reines Gewissen? Das kann ich dir sagen. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich mich von den deutschen Politikern eigentlich über den Tisch gezogen fühle und verarscht fühle. So, jetzt wiederholt sich unser Gespräch. Will ich dir gerne erklären. Ja. Schau dir mal damals die Sache mit Dr. Helmut Kohl an. Nee, jetzt lass uns mal gar nicht so weit ausholen. Da hast du natürlich völlig recht. Aber wenn wir so anfangen zu argumentieren, dann wurstelt sich jeder so sein eigenes persönliches Rechtsverständnis hin, nur weil es irgendwelche Leute gibt, die schlechte Vorbilder sind. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Wir müssen über Kohl auch gar nicht reden. Finde ich auch ganz schlimm, dass dieser Mann nicht so bestraft worden ist, wie er eigentlich hätte bestraft werden müssen. Aber das darf doch kein Vorbild sein, es genauso zu machen im Kleinen. Man muss doch einen Solidaritätsgedanken haben in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft. Gut, und da muss man selbst als gutes Beispiel vorangehen. Jürgen, ich will nicht im Kleinkram rumreden, aber nehmen wir doch einfach mal Bonusmeilen. Mhm. Da hat doch der Politiker uns, dem Steuerzahler, beschissen. Hör mal, du kommst ja immer mit den Politikern an. Ja, aber natürlich, das, was du machst, damit schadest du keinem Politiker. Nein, damit schadest du der Masse des Volkes und der Masse der kleinen Verdiener. Die bedrängst du damit, denen schadest du. Und das kritisiere ich an dir. Ich schade den Einzelnen nicht. Natürlich schadest du den Einzelnen, weil du... Letztendlich der wirklich hilfebedürftig ist, der kriegt genauso seinen Rechtsanspruch durchgesetzt. Warum sind denn die ganzen Nebenabgaben so enorm hoch mittlerweile? Weil die Ausgaben so hoch sind. Warum sind sie so hoch? Weil es eben eine ganze Menge Schmarotzer gibt wie dich, die Kosten in die Sozialausgaben in die Höhe treiben. Wenn man damit mit hartem Kamm mal durchkämmen würde, würden da so viele rausfallen. Und ich bin ja auch dafür, dass die wirklich Bedürftigen gefördert werden, aber nicht Leute wie du. Das sind fast 1000 Euro, die du dem Staat, uns allen, ich sag's nochmal, kostest. Stimme ich dir auch vollkommen zu, will ich auch gar nicht widersprechen, Jürgen. So, und dafür zahlt jeder so und so viel Promille von seinem Lohn, zahlt dafür. Das kritisiere ich. Das zahlt nicht Herr Möllemann, Herr Kohl oder weiß ich wer, wen du alles ansprichst. Leider nicht. Nee, aber das zahlt die kleine Kassiererin im Supermarkt oder die Arzthelferin oder der Fabrikarbeiter. Ja, natürlich, die zahlt circa ein Pfennig auch. So, und du siehst das alles so ein und machst es trotzdem. Ja, natürlich. Warum? Weil einfach, also ich kenne die offiziellen Zahlen nicht, gibt es auch gar nicht. Aber ich sag mal, von den 100%, die wirklich sozialhilfebedürftig sind, gibt es eine Prozentzahl X, die es gar nicht bräuchten. So wie du. So wie ich. Mhm. Keine Frage. Mhm. Und dieser Prozentsatz ist mit Sicherheit so hoch, dass der Anzahl oder die oder der Anteil derer, die wirklich sozialhilfebedürftig sind, ein ganz geringer Prozentteil sind. Das heißt, die Mehrzahl der deutschen Bürger zocken doch den Staat ab. Also, ich sage es nochmal, auch wenn viele den Staat abzocken, ist das, finde ich, unverantwortlich, dass man sich dieses schlechte Beispiel als Vorbild nimmt. Weil wenn man so argumentiert und letztendlich auch so diskutiert, führt es alles in völligen Abgrund und in endlose Schuldenberge. Ich finde, dass man immer ein Modell haben muss, wo man sich korrekt verhält und auch vorbildlich den anderen gegenüber dasteht. Und das tust du nicht. Und das kritisiere ich wirklich massiv an dir. Und finde es auch wirklich völlig, völlig beschissen unternehmen. Habe da auch überhaupt kein Verständnis für. Du bringst immer irgendwelche Leute ins Spiel, die auch sich schlecht verhalten. Aber das ist für mich kein Argument, es selbst auch zu tun. Wo kommen wir denn dahin? Stimme ich dir zu. So, und jetzt hoffe ich nur, dass man dir auf die Schliche kommt. Weißt du das? aber wirklich. Kann ich verstehen, dass du so denkst. Ja. Und dass man dir auf die Schliche kommt und dass du es vielleicht auch kapierst und du scheinst ja ein bisschen erfahrener Geschäftsmann wahrscheinlich und dass du wirklich wieder alleine auf die Beine kommst und das vielleicht irgendwann auch einsiehst. Das mit Sicherheit habe ich auch keine Probleme mit. Nur, ich sag mal, an meinem Beispiel möchte ich auch irgendwo aufzeigen, für mich vielleicht auch selber, dass es völlig einfach ist, den deutschen Staat von vorne bis hinten zu bescheißen. Mhm. So, das ist natürlich eine tolle Leistung, das aufzuzeigen, aber damit, das reicht ja nicht. Das wäre toll, wenn du jetzt gesagt hättest, pass auf, Moment, ich habe das jetzt so und so und so eine Weile gemacht. Ich will das mal öffentlich machen, so kann man es machen. Aber ich habe jetzt für mich entschieden, dass ich auf diesem miesen Weg nicht weitergehe. Dann hätte ich Respekt vor dir. Aber was tust du denn? Du wirst es ja weiterlaufen lassen. Da stimme ich dir zu. Du sitzt wie die Made im Speck. So, ich hoffe, dass es auffliegt, sage ich dir ganz offen. Was deinen persönlichen Fall anbelangt. Und ich hoffe letztendlich, was die politische Entwicklung anbelangt, dass man noch viel härter solche Leute sucht, wie du es bist. Und auch, wie ich das vorhin ausgeübt habe, mit einem härteren Kamm mal die ganze Sozialhilfe durchkämmt. Würde ich mir persönlich wünschen. So. Kann ich also deine Worte da völlig nur unterstreichen. Ja. Nur dann bitte schön nicht nur am Manne im Volke, ja, sondern du wirst immer, auch bitte bei den Politikern. Gut, du wirst immer wieder ein schwarzes Schaf finden, so bist du drauf, so habe ich dich jetzt kennengelernt, dann wirst du sagen, aber der macht es ja auch, also kann ich es auch. Aber das ist nicht meine Auffassung von Leben in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft. So, jetzt haben wir unsere Argumente, glaube ich, ausgetauscht. Jetzt verabschieden wir uns. Jo. Okay, auf Wiederhören. Ich wünsche trotzdem noch einen schönen Abend. Ich danke vielmals, auf Wiederhören. Tschüss. Claudia, 35 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Claudia. Um was geht's? Über was unterhalten wir uns? Ja, über dass ich mittlerweile spielsüchtig geworden bin. Oje, oje. Ja, oje, oje. Seit wann läuft das schon? Wie lange machst du's? 20. Lebensjahr. So lange, also 15 Jahre ungefähr. Ja. Was spielst du? Pokerautomaten. Pokerautomaten. Das ist in den Spielhallen, so diese Dinger, die an den Wänden hängen. Nee, das sind eigentlich so Automaten, die stehen. Ach, die stehen, ja. Kenne ich mich nicht so mit aus. Ja, so Kartenspiele, eigentlich nicht erlaubt, aber trotzdem. Ach Pokerautomaten, da geht es um Kartenspiele. Ja, genau. Ah ja. Früher habe ich also normale Spielautomaten gespielt und jetzt mittlerweile nur noch das. Wo spielst du das? Ja, in Spielhallen. In Spielhallen. Aber du sagst, das ist gar nicht so erlaubt. Ja. Das heißt also, in Spielhallen gibt es doch diese Geräte auch. Ja, ja. So grob über den Daumen. Wie viel hast du in deiner Karriere, in Anführungszeichen, in diesen 15 Jahren schon verspielt? 150.000. D-Mark oder Euro? D-Mark. 150.000 D-Mark. Wie viel Schulden hast du? Ja, auch diese Summe ungefähr. Die Summe hast du? Ja. Bei wem hast du diese Schulden? Bei Banken, Versandhäusern, Bekannten, Eltern. Wie lebst du? Lebst du alleine? Nee, ich bin verheiratet seit 12 Jahren. Ja. Hab Kinder. Wie viel? Drei. Drei Kinder. Wie alt sind die? 12, 7 und 5. Ja. Und lebst du mit deinem Mann auch zusammen? Ja, und der ist auch ziemlich krank und das ist eigentlich, also von mir eigentlich mehr Zuflucht. Also du läufst weg vor der familiären Situation. Ja, ist eigentlich sehr schlimm. Also der hat 50 Operationen hinter sich. Und 50 Operationen? Ja, ja. Was hat denn der für eine Krankheit? Der hat eine chronische fibrierende Osteomyelitis im Unterkiefer. Was ist das? Sag mal ganz so für alle. Auch eine Entzündung, eine chronische. Ja. Er war mal beim Zahnarzt und danach ist er Frührentner geworden. Ist er in deinem Alter ungefähr? Gleich Alter, 35. 35. Und Frührentner schon? Ja. Schwerkranker Mann und ja. Somit belastende Situation für dich zu Hause? Ja, ich muss seit 94 also alles hier alleine machen. Gehst du noch arbeiten nebenher? Nee, das schaffst du nicht. Nee, kann ich. Nee. Würde ich gerne. Vielleicht wäre das auch eine Ablenkung. Das heißt, die Ehe ist... Ich bin immer arbeiten gegangen. Also bei dem Großen bin ich noch bis zum... Ja. 7, 8 Lebensjahr, ja. Würdest du sagen, dass die Ehe eigentlich auch kaputt ist? Nee, das nicht. Das nicht? Also wir raufen uns eigentlich immer wieder zusammen. Wir haben also schon Situationen. Er hat früher mitgespielt und jetzt geht er ab und zu auch nochmal mit. Ach so. Das heißt, abzulenken, weil der hat so Herzrhythmusstörungen im Moment und ganz schlimm. Das heißt, er ist völlig informiert über das, was ja, du machst. Ja. Gibt es deshalb Streit, dass er sagt, Mensch, hör doch endlich auf, wir brauchen das Geld? Und ja, klar, das gibt es oft. Also. Könnt ihr mir vorstellen, dass ihr dann auch nicht so viel Kohle habt? Nee. Ihr lebt von der Sozialhilfe, oder? Er ist arbeitslos und Rente. Wie viel... Entschuldige, wenn ich frage, nur um es mal so ein bisschen einzuordnen, auch in Bezug auf unseren vorherigen Anrufer. Wie viel habt ihr, eine fünfköpfige Familie, wie viel habt ihr im Monat zur Verfügung? 1.000 Euro. 1.000 Euro nur. Ja, aber da gehe ich eigentlich nicht so dran. Meine Eltern, ja, das ist jetzt die nächste, ich eigentlich mehr. Die nächste Frage, wie kommst du an das Geld, was du dann verspielst? Weil die 1.000 Euro brauchst du doch für die Familie. Meine Eltern. Die geben dir immer wieder Geld. Ja. Und die haben das Geld auch. Das ist mehr oder weniger das Messer auf der Brust. Wissen die, für was du das ausgibst? Ja, schon, ja. Und wie gehen die damit um? Gibt es da Streit? Machen die dir Druck, dass die sagen... Ja, meine Mutter weint oft und sagt auch, ich soll da aufhören, ich soll an die Kinder denken und so wird jetzt auch... Ich meine, es wird immer weniger, sie lässt jetzt auch immer nach. Aber dann müssen die doch wirklich gut Kohle haben, deine Eltern, dass die dir immer wieder so viel Geld geben. Ja, die sind sparsam. Also die sind auch gar nicht so reich, die... Nee, die reisen praktisch also nur, damit nichts Schlimmes passiert, mich aus gröbsten Mist raus. Also 150.000 Mark haben sich angesammelt in den 15 Jahren ungefähr. 1.000 Euro hast du im Monat zur Verfügung für die Familie. Jetzt sag doch nochmal noch eine Zahl, wie viel du im Monat so ungefähr verspielst. Ja, die Woche 300 Euro bestimmt. 300 Euro. Also auch fast, 1.200 Euro dann im, ja, ungefähr, ja, im Monat. Wo sind denn noch Geldquellen außer Eltern? Ja, mal was verkaufen, mal was ins Pfandhaus oder sonst was. Freunde beleihen. Da sind so ein Kreislauf ohne Ende, ne? Ja. Ein steht schlimm, das, man kann sich selbst kaum noch einen Spiegel begucken. Ich würde sagen, dir steht das Wasser wahrscheinlich bis zum Hals. Ja. Das kann ich verstehen. Doch. Und es ist wie eine Sucht, da jeden Tag hingehen zu müssen. Fast jeden Tag. Ja, sind auch manche Tage, manchmal 10 Tage, wo ich nicht gehe, sagen wir mal, jetzt so echt versuche zu lassen oder so, aber dann werde ich unruhig, nervös. Und du hast ja gerade selbst schon ganz... Nein, wenn dann wieder Geld kommt, ich muss gehen. Also ich weiß nicht, irgendwie kann ich kein Pfennig in der Tasche mehr halten. Ich habe die Beziehung zum Geld total verloren. Also es ist diese Sucht... überhaupt dahin zu gehen, zu spielen. Und es ist aber auch, was du gerade selbst gesagt hast, die Flucht aus der Familie, aus der Belastung, die erwachsen ist durch die Krankheit deines Mannes. Ja, ich kann nicht mehr alleine irgendwo hingehen, ne? Nur noch mit Handy oder... Weil er ständig... er bleibt nicht mehr alleine zu Hause. Er darf nicht mehr seit Januar alleine vor der Tür. Er hatte 2 Operationen im Januar. Und haben sie einen... Wie gesagt, der Verdacht auf Herzinfarkt war dann aber wohl nicht. Und seitdem hat er sich jetzt so im Kopf, jeden zweiten Tag beim Notarzt. Ach, dass er Angst hat. Das ist ja, ja. Mein Gott, ist der Mann krank in dem Alter von 35 Jahren? Ja, der hat also über 50 Operationen, war auch mal medikamentenabhängig. Aber sag mal, diese ganze bedrückende Lage, die bekommen deine Kinder doch auch mit? Nee, eigentlich nicht. Versuchen wir eigentlich. Die wissen auch nichts, außer der Große, aber die Kleinen, die wissen. Hast du denn schon mal in den letzten Jahren versucht, dir zu helfen? Hilfe zu suchen? Ja, ich habe schon öfter angerufen, aber dann bin ich wieder mal nicht hingegangen. Und dann sucht man immer wieder... Wo hast du angerufen? Ja, bei dieser Suchtberatung. Aber nie was richtig gemacht? Nee. Aber jetzt ist der Punkt, wo du sagst, es muss was passieren. Ja, eigentlich schon. Ich möchte meine Eltern an Schule ernähren, weil die müssen ja immer mehr und jeden Monat wird dann 1.500 Euro an Rechnungen oder sonst was für mich da hinlegen müssen. Ja. Ich finde auch, dass dringend was passieren muss. Ja, auf jeden Fall. Ganz dringend. Manchmal ist ja manchmal so, wenn ich da rauskomme und fahre mit dem Auto und das Liebste würde ich mich kaputt fahren, aber dann denke ich an meine Kinder und dann. Nee, das darfst du nicht machen. Du trägst ja die Verantwortung für deine Kinder. Das ist es ja. Und du darfst auch nicht vor den Problemen, die du quasi jetzt selbst verursacht hast, so feige weglaufen. Nein, ich kann ja meinen Mann nicht mit allen Problemen dahinter lassen, aber meine Kinder, irgendwie will ich das ja auch mal abarbeiten, was da gerade steht. Nein, du musst den anderen Weg gehen. Du musst den Weg, und der ist der mühsamere Weg und der schwierigere Weg. Du musst versuchen, dein Leben wieder in den Griff zu kriegen und du musst versuchen, davon wegzukommen. Und da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Es gibt einmal, dass du natürlich zur Suchtberatung gehst. Es gibt die Möglichkeit, die ich dir sehr ans Herz legen möchte. Und mein Psychologe wird dir das gleich noch ein bisschen... Also ich war mal bei einem Psychologen damals und die meinte dann zu mir, wenn ich noch keine Millionen Schulden hätte, wäre ich schon spielsüchtig. Ach, das ist doch völliger Unsinn. Das hat die zu mir gesagt. Was ist denn das für eine dumme Nuss? Da hätte die noch viel rausreißen können. Das war ganz am Anfang. Ja. Es gibt, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, so eine Vereinigung überall in Deutschland, sind die aktiv, die heißen anonyme Spielsüchtige. Hast du das schon mal gehört? Ja, ja, ist hier auch. Das finde ich zum Beispiel einen wichtigen Anlaufpunkt für dich, dass du da hingehst, weil du da mit Leuten zusammenkommst, die genau in dem gleichen Morast hängen wie du. Und da... Das Problem ist ja bei mir, ich weiß ja, dass ich das habe und dass ich, also dass ich das gar nicht durfte und dass ich totale Scheiße baue. Ja. Aber ich meine immer, du musst so... Irgendwie, ich weiß es nicht. Manchmal meine ich, hab's ja nicht alle. Und nee, weißt du, was ich Apparat gut? So. Nee, weißt du, was ich gut finde? Gag machen kann, das kapier ich nicht. Nee, musst du auch nicht kapieren. Aber ich finde gut. Ich finde gut, dass du schon mal hier anrufst und sagst, hier, ich hänge quasi an der Nadel eines Spielautomaten. Ich hänge daran, ich kann nicht weg. Das ist nämlich der allererste Schritt, dass man es schafft, indem man es selbst einsieht. So, und jetzt musst du was unternehmen. Und da sind wir dir gleich gerne behilflich noch mit einigen Adressen, wohin du dich wenden solltest. Aber das musst du dann aber auch tun. Das musst du dann auch wieder, das musst du wirklich tun. Und ich halte die anonymen Spielsüchtigen wirklich für eine erste gute Anlaufstelle. Generell finde ich eine psychologische Hilfe für dich auch gut, um dir zu helfen, mit der schwierigen Familiensituation zurechtzukommen. Weil das hängt ja alles miteinander zusammen. Ja, vor allen Dingen macht er dann so fertig. Ja. Jeden Abend, wenn du denkst, dann mal nicht spielen gehst oder was, und denkst, so, jetzt kannst du mal Fernsehen gucken oder was, dann misst du wieder Puls, dann hängen wir wieder beim Doktor. Also. Genau. Also es geht darum, die Sucht in den Griff zu kriegen. Es geht aber auch darum, dass du irgendwie einen Weg findest. Und das kannst du nur mit Hilfe eines Fachmannes finden, mit dieser schweren Belastung, die du da zu tragen hast, umzugehen. Versprichst du mir das nach diesem Gespräch, dass du was in die Wege leitest in den nächsten Tagen? Ja. Weil sonst ist das Gespräch sinnlos gewesen. Ja, klar. Sonst, weißt du, Claudia, letztendlich wird dich niemand dahin tragen können zur Lösung. Das musst du selbst machen. Du musst da selbst hingehen. Ja, ist alles. Wer ist da? Redet da im Hintergrund? Ja, mein Mann. Dein Mann. Er macht auch eine Therapie, eine Psychosomatik-Therapie. Ja. So, jetzt legst du auf. Mein Psychologe Peter ruft dich an. Der sagt dir eine Anlaufstelle zu den anonymen Spielsüchtigen und auch noch ein paar andere Sachen, die er für richtig hält in deinem Fall. Okay? Mhm. Alles Gute und schönen Gruß an deinen Mann. Ja, danke. Auf Wiederhören. Nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema, mein Partner kann mich nicht befriedigen. Wenn das in eurem Fall so sein sollte, dann ruft mich an, ruft uns an. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet unter 0800 5678. 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0805 678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Judith und Judith ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Mhm, stimmt. Stimmt, ne? Ja. Judith, was ist denn los? Tja, mein Mann hat mich nach 15 Jahren Ehe verlassen. Wann? Ist noch gar nicht so lange her. Ein paar Tage? Ein paar Wochen? Ein paar Wochen, ja. Mhm. Warum hat er dich verlassen? Tja, er hat sich einer neuen Frau zugewandt. Mhm. Und die neue Frau ist 8 Jahre älter als er und hat 3 Kinder aus 3 verschiedenen Ehen. Wie alt ist er? 33. 33? Mhm. Also die Frau ist über 40. Ja. Älter als du und hat 3 Kinder. Habt ihr auch Kinder? Wir haben einen Sohn, der ist gerade 12 geworden. Und der ist jetzt bei dir oder ist er mit dem Vater? Der ist noch bei mir. Der ist bei dir. Der ist noch bei mir, ja. Hat dein Mann dich lange betrogen mit dieser Frau? Nee, gar nicht. Also es ging alles sehr schnell? Ja. Wie schnell? Der hat die kennengelernt und hat sofort am nächsten Tag oder nächste Woche zu dir gesagt, hier, Schluss? Ungefähr, ja. Wenn dem so sein sollte, dann muss aber schon vieles im Argen gelegen haben in eurer Ehe. Vieles kaputt gewesen sein. Nee. Nee, da war gar nicht so viel kaputt. Das war nur, wie soll ich das erklären? Also mein Mann ist Brite, der ist bei der britischen Armee. Ja. Und hat eine ganze Weile im Ausland verbracht. Und hat sich dann ganz, ganz alleine gefühlt. Tja, und wenn man sich alleine fühlt und wenn dann jemand kommt. Wo war denn diese Frau? Wo hat er die denn kennengelernt? Im Ausland? Im Ausland, genau. Ach so. Wie lange war er denn im Ausland? Ein halbes Jahr. Naja, so lange ist das ja auch nicht. Was heißt Ausland? Wo war er? Weit weg? Nee, in England. In England, na gut, das ist nämlich so weit weg von dir. Nee. Das heißt, in diesem halben Jahr habt ihr, also er war beruflich aufgrund seiner Tätigkeit da. Genau. Habt ihr denn in diesem halben Jahr euch besucht und gab es da Kontakt? Eigentlich nicht, nee. Warum nicht? Das ist doch gar nicht weit weg. Ja, wir haben halt so gedacht, ja, das geht irgendwie und er kommt auch wieder nach Hause und Habt ihr denn viel telefoniert in diesem halben Jahr? Doch, eigentlich ja. Hast du während des Telefonierens so bemerkt, da stimmt was nicht mit ihm? Ja. Das ja. Ja. Und dann kam er aus England zurück und hat gesagt, hier, Judith, jetzt, da ist eine, ich habe eine kennengelernt und ich will mit der jetzt zusammen sein und ich werde mich von dir trennen. Ja, genau. Also, ich bleibe doch bei meiner These, Judith, dass da einiges nicht in Ordnung war bei euch. Wenn das eine richtig solide, gute Beziehung ist, hält ihr das locker aus und man sie ein halbes Jahr nicht sieht. Dann läuft man nicht so schnell weg aus einer Ehe oder von einer Frau. Vor allen Dingen nicht, wenn man gerade mal jemanden kennengelernt hat. Dann geht man vielleicht mal fremd, sucht sich irgendwo ein bisschen Sex, aber nicht so eine radikale Entscheidung trifft man nicht so schnell. Geht doch mal so ein bisschen zurück. Wie war denn eure Ehe in den letzten Jahren? Eigentlich war die Ehe gut. Siehst du das nur so? Oder kann es sein, dass er sehr unzufrieden war und du hast das gar nicht mitbekommen? Nee, das glaube ich gar nicht, nee. Das glaube ich gar nicht, nee. Wie fühlst du dich denn jetzt? Bescheiden. Ich wollte gerade sagen, du musst dich doch dann völlig betrogen fühlen auch. Wenn du das Gefühl, oder verarscht oder ich weiß nicht, verletzt oder sowas. Ja. Ne? Wenn man selbst das Gefühl hat, da ist alles in Ordnung und dann passiert sowas. Ja, was er vorher gemacht hat, er hatte noch im Internet dann so Chatrooms, die dann auch nicht so ganz jugendfrei waren. Das hat er vorher gemacht? Ja. Naja, okay, aber so schön. Und das fand ich dann auch nicht ganz so toll, aber... Wie war denn, euer Sexleben? Durfte man ja gar nicht, ist ja öffentlich rechtlich, doch hervorragend. Hervorragend sogar? Ja. Und jetzt, es ist gerade erst ein paar Wochen her, sagst du, ne? Ja, es ist noch nicht lange her, nee. Wie seid ihr denn jetzt in Verbindung? Habt ihr noch Kontakt, oder? Ja, das wäre ja ganz nett, wenn wir noch Kontakt hätten, aber... Habt ihr nicht? Nee, eigentlich nicht mehr. Ist er denn jetzt in England im Moment? Nee, ist er nicht. Er ist immer noch hier, aber er müsste sich ja eigentlich um sein Kind kümmern. Ja. Und er kümmert sich halt nicht. Er kümmert sich nicht um dich, er kümmert sich nicht um das Kind. Ist er so quasi ausgezogen aus eurer Wohnung? Ja. Seine Sachen sind weg. Und wo wohnt er jetzt? Ich weiß nicht, wo er ist. Mensch, hast du nicht eine unglaubliche Wut auf den Kerl? Doch. Ja, das glaube ich aber auch. Der hat ja auch nicht. Er hat eigentlich auch nichts mitgenommen. So wie du das jetzt beschreibst, hat dich das doch wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen. Ja, natürlich, ja klar. Und er hat. Ja. Und wie. Er muss doch dann erklären, er muss doch in eine Erklärungsnot gelangt sein. Habt ihr denn mal sachlich geredet und hat er es dir erklärt, warum das so alles so jetzt holterdiepolter ist, passiert ist? Nee, hat er ja nicht. Er hat zu dir nur gesagt, da ist jemand, ich habe die kennengelernt, die ist in England und mit der will ich jetzt zusammen sein. Mhm. Und er wird dann auch nach England ziehen irgendwann. Ja. Und du sitzt da. Mit Kind und weißt überhaupt mit nicht, was. Kind und Hund. Unglaublich. Und bist fertig mit Nerven, verständlicherweise. Ja. Ja. Jetzt höre ich gerade die Musik. Ja, hörst die Musik? Ich höre sie auch, ja. Die Sendung geht gleich zu Ende. Ich sehe gerade dein Gesicht. Hast du denn noch, du weißt gar nicht, wo er ist, du kannst ihn auch nicht anrufen? Nee. Habt ihr denn vereinbart, wie alles jetzt so weiter geregelt werden soll in der nächsten Zeit? Da gibt es ja noch viele Dinge zu regeln. Nee, auch nicht. Gar nichts? Nee. Ist das so ein Charakterzug, den du kennst von ihm, dass der schon mal solche völlig verrückten Sachen macht? Oder war der immer solide? Ja. Kenn ich schon, ja. Kenn ich schon, aber so extrem gar nicht. Nee. Und jetzt hast es dich getroffen? Ja. Judith, mir tut das sehr leid, dass wir jetzt hier nicht weiterreden können. Aber ich will dich jetzt natürlich nicht ganz allein lassen mit dieser Problematik. Und du hast ja immerhin ja auch hier angerufen. Leg bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, weil die Sendung gleich zu Ende ist hier. Mhm. Okay? Ich danke, Jürgen. Bis gleich, tschüss. Okay, danke, tschüss. In der Technik, Michael Jansen, heute Nacht. Und unser Thema morgen heißt, mein Partner kann mich nicht befriedigen. Wenn ihr unzufrieden mit eurem Freund, mit eurer Freundin, mit eurem Ehemann, eurer Ehefrau seid, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht schon sehr lange, seit Jahren, das kann ja auch schon sein, dann ruft mich morgen an und wenn ihr Lust habt, können wir drüber reden. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen, sind wir hier. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und sage tschüss. Bis morgen.